Erster kommt, wir gehen zurück zu Jahwe. Er hat uns weh getan. Er macht uns wieder gesund. Zweiter, nach zwei Tagen gibt er uns Leben. Am dritten Tag stehen wir wieder auf. Dritter, wir wollen Jahwe kennen. Er kommt sicher wie die Sonne am Morgen. Er kommt wie Regen auf das Land. Vierter, was soll ich mit euch machen, Ephraim und Juda? Eure Liebe ist kurz wie Nebel am Morgen. Fünfter, ich schicke meine Propheten. Meine Worte bringen Strafe. Mein Urteil ist hell wie das Licht. Sechster, ich will eure Liebe. Ich will keine Opfer. Ihr sollt mich wirklich kennen. Siebter, aber ihr habt meine Regeln gebrochen. Ihr seid mir nicht treu. Achter, in der Stadt Gilead wohnen böse Menschen. Dort gibt es viel Blut. Neunter, die Priester sind wie Räuber. Sie töten Menschen bei sichem. Das ist sehr böse. Zehnter, ich sehe schlimme Dinge in Israel. Ephraim betet falsche Götter an. Das Volk ist schmutzig. Elfter, auch für Juda kommt eine Ernte. Ich will mein Volk wieder retten.